hässlich sah unsere Straße aus. Wenig Sonne, wenig Brot gab's in unsere Tobacco Row. Oh, oh, oh, oh, oh. Ich war arm und oft allein. Keiner lud mich mal zum Essen ein. Ja, ich hasste wie den Tod unsere Tobacco Row. Aber sie ist meine Heimat, mein Zuhause. Und sie bleibt trotz allem noch Tobacco Row. Ging fort in die Welt, hatte Glück und kam zu Geld. Ich vergaß dann alle Not, ging zurück in die Tobacco Row. Oh, oh, oh, oh, oh. Baute dort ein neues Haus, sah auch alles noch so hässlich aus. Wenn mir jetzt auch vieles droht, hier in der Tobacco Row. Ist meine Heimat, mein Zuhause. Hasst man sie, auch wie den Tod. Sie ist meine Tobacco Row.